Hörspiel. Einladen und begrüßen möchten wir Sie heute Abend zu einem neuen Hörspiel von Günter Kunert. Das Ei, so lautet der schlichte Titel dieser hintersinnig verschmitzten Humoreske des Schriftstellers, der übermorgen am 6. März also seinen 80. Geburtstag begeht. Wir gratulieren dem Jubilar zu diesem Anlass schon heute besonders herzlich. Der in Berlin geborene Autor, er lebte bis 1979 in der DDR, zählt zu den bedeutendsten und vielseitigsten Schriftstellern der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Neben seinen facettenreichen Prosaarbeiten hat er über 50 Hörspiele verfasst, darunter allein ein ganzes Dutzend für den NDR. 1976 protestierte er gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Seit seiner Ausreise in den Westen lebt er bei Itzehoe in Schleswig-Holstein. Das Ei. Hörspiel von Günter Kunert. Ja, schon, ich widerspreche ja nicht, aber... Ja, Sie haben die Leitung erst vor einiger Zeit geprüft, aber das hat nichts gebracht. Wenn ich es Ihnen doch sage, immer wieder dieses Knacken im Hörer und manchmal bricht die Leitung mitten im Gespräch zusammen. Hören Sie, ich bin Rechtsanwalt. Diese Unterbrechungen sind geschäftsschädigend. Ich bin auf ungestörte Kontakte mit meinen Klienten angewiesen. Das glaube ich Ihnen gern. Nur ich telefoniere doch nicht zum Spaß mit der Störungsstelle. Ihr habt doch Besseres zu tun. Ich werde Ihre Beschwerde weiter... Nein, ich erwarte, dass der Schaden baldmöglichst behoben wird. Wir melden uns. Schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Das nennt sich nun führend in der Kommunikationstechnologie. Chef, der Egon Gründel ist hier. Er möchte Sie dringend sprechen. Gründel? Egon Gründel? Doch nicht etwa der Gründel. Doch, ich hab ihn gleich erkannt. Ja, dann nichts wie rein mit ihm. So eine Berühmtheit trifft man nicht alle Tage. Bitte hier einzutreten, Herr Gründel. Danke sehr. Danke vielmals. Herr Gründel, was führt Sie zu mir? Sie wissen, wer ich bin. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Ihr Fall ist ja durch die ganze Medienlandschaft gewandert. Sogar die New York Times hat über Sie berichtet, wie ich gehört habe. Sie sind berühmt, Herr Gründel. Bekannt wie ein bunter Hund, wenn ich mir den Vergleich erlauben darf. Hier kommt der Kaffee. Darf ich Ihnen einen Cognac anbieten? Nur zu. Prost, auf Ihr Wohl. Danke, das habe ich nötig. Was kann ich für Sie tun? Ein Bekannter hat Sie mir empfohlen. Sie haben ihn vor längerer Zeit in einer Scheidungssache beraten. Nanu, Sie wollen sich scheiden lassen. Jetzt, nach diesem Erfolg. Was steckt denn dahinter? Na, raus mit der Sprache, Herr Gründel, Sie können mir alles anvertrauen. Mein Büro hat außer meinen Ohren keine anderen und meine Sekretärin schweigt wie ein Grab. Also, was liegt an? In welcher Klemme sind Sie? Ich sehe Ihnen doch an, dass da was nicht stimmt. Die Presse hat meinen Fall, unseren Fall. Schließlich spielt meine Frau dabei ja auch eine gewisse Rolle. Ja, Verfehlerfamme, immer die Weiber. Entschuldigung. War nicht so gemeint, aber Sie können mir als altem Juristen glauben, wenn eine Frau in irgendeinen Fall mitverwickelt ist, dann kann man sich auf etwas gefasst machen. Ja, die Frau. Die Presse hat die Angelegenheit verzerrt dargestellt und mit Unterstellungen und Verdächtigungen gearbeitet. Empörend. Was hat man Ihnen denn unterstellt, Herr Gründel? Nun ja, also ich sei nicht der Urheber. Dass meine Frau statt eines Kindes ein Ei zur Welt gebracht hat, sei nicht durch mich verursacht worden. Und was meinen Sie dazu? Na, ich werde doch wohl noch wissen, ob ich meine Frau befruchtet habe oder nicht. Es soll schon vorgekommen sein, dass es bei derlei Ereignissen einen lachenden Dritten gibt. Oder stimmt sonst irgendetwas nicht? Wer denn überhaupt die Presse darüber informiert? War es nicht auch in Ihrem Interesse, die Sache publik zu machen? Meinen Sie, ich hätte das Ei aus der Luft gegriffen, es einfach erfunden? Haben Sie nicht die Fotos in den Zeitschriften gesehen? So groß ist es gewesen. So groß. Es war meine Schwiegermutter. Danken Sie Gott, Herr Dr. Setzkorn, dass Sie die nicht kennen. Diese Furie hat in der ganzen Nachbarschaft das unselige Geschehnis verbreitet. Und sogleich rückten die Reporter an, die Paprizi, Interviewer, Mediziner, Agenten. Wir kamen überhaupt nicht zur Besinnung. Der Trubel war schuld an meiner Lage, wie sich jetzt herausstellt. Was sind Sie eigentlich von Beruf, Herr Gründel? Ich bin Warenreferent in einer Großhandelsfirma gewesen. Arbeitslos? Was hat das damit zu tun? Sie kriegen Ihr Geld für Ihre Beratung, keine Sorge. Noch habe ich ausreichende Rücklagen. Aus den Honoraren für Ihre Geschichte? Ehrlich verdientes Geld, jawohl. Und schließlich habe ich unter der Sache gelitten. Stellen Sie sich vor, über Sie stände in der Blickzeitung ein Hahn in Menschengestalt. Da soll man nicht tiefen seelischen Schmerz empfinden. Selbst die Politiker haben sich eingemischt. Kleine Anfrage der CDU-Fraktion im Landtag zum Lebensrecht ungelegter Eier. Die Familienministerin hat im Bundestag Schutz für ungewöhnliche menschliche Nachkommen gefordert. Und warum sind Sie jetzt hier, Herr Gründel? Schauen Sie, eine Filmgesellschaft will mein Schicksal auf die Leinwand bringen, nach dem Muster des Schwarzenegger-Streifens über den gebärenden Mann. Das ist doch die Höhe! Und was macht meine teure Gattin? Sie drängt sich in den Vordergrund. Da, hier, so. Da steht's im Neckarboten. Glucke Gründel glücklich über Nachwuchs. Sie machen beide auf dem Foto keinen unglücklichen Eindruck. Ihre Frau lächelt sogar. Alles Fassade. Natürlich, auf einmal neue Kleider, ein exquisites Outfit, wie sie das nennt. Haben Sie nicht auch davon profitiert? Nein, einen neuen Wagen brauchten wir schon lange. Der alte Golf hatte 151.000 Kilometer runter. Herr Gründel, was soll ich denn nun dabei unternehmen? Das Dingsbums hat uns ganz schön durcheinander gebracht. Wir konnten keinen klaren Gedanken fassen. Alles kam über uns wie ein Sturzbach, wie eine Lawine. Man wusste nicht, wie man sich verhalten sollte. Ein Menschenpaar und dann sowas. Outfit, lächerlich. Ein Mercedes war wichtiger. Herr Gründel, bitte, der Zweck Ihres Besuches. Welcher Zweck? Was meinen Sie, was ich ertragen musste? Klingelte das Telefon, hörte ich sofort nach dem Abheben ein Kikeriki. Vom Geflügelzüchterverein habe ich einen beleidigenden Brief bekommen, aus dem ich nur einen Satz zitieren möchte. Wir können Ihnen auf unserer nächsten Rassegeflügelausstellung einen Käfig in Ihrer Konfektionsgröße zur Verfügung stellen. Wie finden Sie das, Herr Dr. Setzkorn? Ja, die Leiden des Berühmtseins. Aber Sie wollten mir erklären, was ich... Total entnervt. Total weggetreten. Das waren wir, meine Frau und ich. Und deshalb ist es passiert. Ich meine, deshalb bin ich hier, Herr Dr. Setzkorn. Lassen Sie den Doktor endlich weg. Ich bin nicht Ihr Hausarzt. Trinken Sie noch einen Cognac, das wird Sie beruhigen. Danke. Danke sehr. Lassen Sie die Flasche ruhig stehen. Ja, wir wurden praktisch gejagt. Immer unter den Augen der Kameras. Am liebsten hätten die Schweine noch Aktfotos von uns gemacht. Herr Gründel, zur Sache. Gleich nach dem Bekanntwerden dieses eigentümlichen Vorfalls, ich vermeide es, von dem besagten Objekt und meiner unleugbaren Beteiligung daran konkret zu reden, mir widersteht, diese mit dem Frühstück verbundene Silbe in den Mund zu nehmen. Ich esse übrigens keine mehr. Ja, da bot mir ein Pressekonzern eine stattliche Summe für das Exklusivrecht der Veröffentlichung an. Herr Doktor, Herr Setzkorn, wir waren nicht auf Rosen gebettet. Plötzlich öffnete sich unerwartet vor meinen Augen ein Tor. Dahinter lag ein neues, ein besseres Leben. Hätte ich etwa ablehnen sollen? Niemand macht Ihnen einen Vorwurf, Herr Gründel. Jeder hätte so gehandelt. Aber was hat Sie denn... Darum bin ich doch hier, Herr Setzkorn. Ich habe den Exklusiv- und Ausschließlichkeitsvertrag unterschrieben. Kurz darauf blähte sich mein Girokonto auf, als sei es schwanger. Nein, nicht schwanger. Das Wort wollte ich umgehen. Nehmen Sie noch einen Cognac. Zu gütig. Auf Ihr Wohl, Herr Setzkorn. Als ich meiner Frau von dem Glückstreffer berichtete, wurde sie leichenblass, Herr Setzkorn, Ohne je eine Leiche gesehen zu haben, wusste ich in diesem Moment, wie eine aussieht. Und was hat jetzt Ihre Leiche, ich meine, Ihre Frau gesagt? Prost, Herr Setzkorn. Sie hat ebenfalls einen Exklusivvertrag unterschrieben, ohne Rücksprache mit mir, Ihrem Ehemann und Verantwortlichen für den Vorgang. Ja, Herr Gründel, das ist nun leider juristisch nicht einwandfrei. Man könnte bei dieser Doppelung einen Betrugsversuch vermuten. Helfen Sie mir, Herr Setzkorn, helfen Sie meine Hand mir. Los, Herr Gründel, lassen Sie los! Sie putzen sich Ihre Nase, Sie besabbern ja alles. Darf ich noch einen? Nun, ganz klein. Ja, bedienen Sie sich. Auf Ihr Wohl, Herr Setzkorn. Mein Rat besteht darin, dass einer von Ihnen beiden durch Willenserklärung und Rückzahlung der bisher empfangenen Summe seinen Vertrag für ungültig erklärt. Hoffentlich ist Ihr Vertragspartner einsichtig genug, die Wiedergutmachung zu akzeptieren. Ich bin bereit, Ihnen ein ärztliches Attest zu beschaffen, das Ihnen zeitweilige geistige Abwesenheit bescheinigt. Wieso mir? Hören Sie mal, Setzkorn, schließlich bin ich doch derjenige, welcher... Ich habe doch eher das Anrecht auf die Herstellung meiner Leibesfrucht, wie man das gesetzlich nennt. Bibel, Herr Gründel, in der Bibel steht, gesegnet sei die Frucht deines Leibes, aber mir scheint, Ihr Leib, Herr Gründel, war nur sekundär an dieser Segnung beteiligt. Besprechen Sie die Angelegenheit mit Ihrer Frau und verhalten Sie sich meinem Rat entsprechend. Ansonsten kann es für Sie teuer werden. Und es Umstände gibt, die anderen Umstände, die mein Eigentumsrecht an dem Ergebnis einer schlaflosen Nacht eher bestätigen als die Behauptungen meiner Frau? Ohne mich wäre doch dieses Objekt nie aufgetaucht. Ist sie nicht eigentlich nur das Gefäß gewesen, in welchem mein Erbgut, so heißt es doch bei Ihnen, Erbgut, in diesem Topf sich entfalten durfte, wobei wir immerhin wissen, dass kein Blumentopf eine Pflanze hervorzubringen imstande ist. Oder? Können Sie den Topfcharakter Ihrer Frau genetisch beweisen? Ist sie nicht ebenfalls medizinisch untersucht worden? Mit welchem Ergebnis? Wie war die Diagnose? Sie misstrauen mir, Herr Setzkorn? Sie denken, ich hätte da was inszeniert? Oh nein! Ich bin ein ehrlicher Mann von altem Schrot und Korn, obwohl ich in den besten Jahren bin. Herr Gründel, bitte lassen Sie mir auch noch ein Glas in der Flasche. Sie haben doch gewiss schon in der Zeitung gelesen, dass, sagen wir mal, Lebensmittel kontaminiert sein können oder dass Patienten aus dem Krankenhaus mit ganz anderen Krankheiten verseucht herauskommen, als mit denen sie eingeliefert wurden. Es kann sich um einen Zufall handeln. Haben Sie in letzter Zeit übermäßig viel Brathähnchen gegessen? Ich muss doch bitten, Setzkorn, dass ich meine Frau mit irgendwelchen Hähnchenkeimen infiziert hätte. Unsinn! Ich wasche mir nach dem Essen stets die Hände. Von Ihren Händen ist ja auch gar nicht die Rede. Vielleicht hat Ihre Frau auf dem Wochenmarkt Geflügel begutachtet, angefasst. Meine Frau hat nichts anderes angefasst als mich, verstanden? Solche Verdächtigungen verbitte ich mir. Meine Frau hat saubere Finger. Und Sie auch, Gründel. Falls Sie einen Prozess wegen Urheberrechtsschwindel, falschem Zeugnis und betrügerischer Absicht vermeiden wollen, folgen Sie meinem Rat. Vertrag annullieren durch Eingeständnis geistiger Überforderung, das kann ich gern für Sie übernehmen. In wessen Besitz befindet sich jetzt überhaupt das Streitobjekt? Leider ist es nicht mehr vorhanden. Versehentlich gleich nach der Geburt. Beim Fototermin ist es meiner Frau aus der Hand gefallen. Eine Schweinerei! Der gute Teppich! Sie hat die Schale samt Inhalt ins Klo geworfen. Unterschreiben Sie mir eine Vollmacht und ich werde versuchen, eine für Sie akzeptable Lösung zu finden, damit Sie wieder ruhig schlafen können. Meine Frau sollte das Geld zurückzahlen. Sie hat mich doch in Unkenntnis gelassen. Nein, nur Sie beide gemeinsam wären berechtigt gewesen, einen Exklusivvertrag zu unterzeichnen, da es sich um ein gemeinsames Produkt gehandelt hat. Steht in jedem Handbuch über Wirtschaftsrecht. Mensch, Setzkorn, ich flehe Sie an. Der Mercedes ist erst angezahlt. Lassen Sie meine Hand los. Nicht doch. Stehen Sie auf, um Himmels Willen, Gründel. Dann kommen Sie nächste Woche wieder. Lissy, Herr Gründel möchte gehen. Morgen, Chef. Morgen, Lissy. Was gibt es Neues? Haben Sie heute Morgen schon die Zeitung gelesen? Ich lasse mir doch nicht das Frühstück verderben. Unser Klient ist wieder mal auf der Titelseite. Hier, lesen Sie mal. Gleich auf der ersten Seite. Der Eiermann klagt seine Frau an. Ich bin der Verursacher des Naturwunders. Der Mensch ist doch verrückt. Lesen Sie den zweiten Absatz. Egon Gründel, bekannt als der Eiermann von Nordwestheim, will seine Vaterschaft an dem von seiner Frau geborenen Ei juristisch nachweisen lassen. Sie hat mir mein Vogelkind geraubt. Der bekannte Rechtsanwalt Emanuel Setzkorn hat sich des Falles angenommen. Das ist doch nicht zu fassen. Jetzt zieht er mich öffentlich in diese dubiose Geschichte mit rein. Weiter. Der Deutsche Vogelschutzbund erklärt sich mit Egon Gründel solidarisch und protestiert gegen die Missachtung spezieller Arten, die noch nicht erforscht sind. Der renommierte Jurist Emanuel Setzkorn ist bereit, im Falle Gründel bis zum Bundesverfassungsgericht zu gehen, um seinem Mandanten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? Das hat der Kerl sich ausgeheckt. Ich habe eine neue Flasche Cognac besorgt. Sie steht geöffnet auf Ihrem Schreibtisch, Chef. Den Gründel erwürge ich? Eigenhändig? Dafür werde ich freigesprochen. Ach, hoffentlich ist das der Kerl von der Störungsstelle. Dieses Telefon macht mich nur wahnsinnig. Dabei führe ich nicht mal politische Prozesse. Ich gehe schon. Mein Gott, in was für einer Zeit leben wir eigentlich? Ach, Herr Gründel. Dr. Setzkorn erwartet Sie schon. Ich kenne den Weg mittlerweile. Guten Morgen, Herr Setzkorn. Herr Gründel! Eigentlich möchte ich Sie erst aus dem Fenster werfen. Wieso zum Teufel haben Sie sich an die Presse gewandt? Ich wollte doch die Affäre so diskret wie möglich vom Tisch bringen. Man hat mich unter Druck gesetzt. Ich war einfach wehrlos. Der Mercedes, Herr Setzkorn. Die Papirizzi wollten Neuigkeiten und außer ihrer dankenswerten Beteiligung hat sich doch nichts Neues ergeben. Mensch, Gründel, Sie machen es einem wirklich sauer. Sie erlauben doch. Ja, nun setzen Sie sich schon auf Ihren Allerunwertesten. Ich dachte eher an die Flasche da. Bedienen Sie sich. Die Gutachten, die ich inzwischen eingeholt habe, sind reine Hypothesen. Eine genetische Mutation, bedingt durch äußere oder innere Einwirkung, ist denkbar, doch nicht beweisbar. Der Einfluss bestimmter eigentlich den Tieren vorbehaltener Viren ist möglich. Prost. Sie wissen, AIDS ist von den Affen auf den Menschen übergesprungen. Ähnliches kann auch bei Ihnen der Fall sein. Ich hab doch nicht AIDS. Sowas wie die Vogelgrippe, die in China grassiert. Die Ansteckungsgefahr ist groß. Und bei einem geschwächten Immunsystem ist es sogar wahrscheinlich, dass fremdkörperliche, molekulare Strukturen sich in das Humangewebe einbohren. Fest steht jedenfalls, dass wir, dass Sie den Beweis antreten müssen, verantwortlich für das Ergebnis des Geschlechtsaktes gewesen zu sein. Basta! Ja, wie denn das? Gründel, Sie müssen den Akt wiederholen. Es hilft nichts. Die juristische und damit auch Ihre ökonomische Lage zwingt Sie zur Wiederholung. Aber sie lässt mich nicht mehr ran. Herr Egon Gründel, wir sind zwei erwachsene Männer. Auch ich kenne die Probleme mit einer Ehefrau nur zu gut. Wenn man so könnte, wie man wollte. Sie kennen meine Frau nicht, Herr Setzkorn. Nun, mein Freund, dann muss ich deutlicher werden. Kurz gesagt, es existieren außer Ihrer Frau auch noch andere auf der Welt. Sogar in Ihrer Nähe. Sie meinen, ich soll... Haben Sie das noch nie ausprobiert? Wenn meine Frau Migräne hatte. Aber immer mit Gummi. Den Gummi können Sie vergessen. Sie haben doch gewiss schon mal was von Leihmüttern gehört. Soll ich in einem Restaurant eine Frau ansprechen? Wollen Sie sich bei mir als Leihmutter verdingen? Ein anderer Ausweg zeigt sich nicht. Entweder, wie schon angemerkt, Vertrag annullieren und Honorar zurück, oder ein Ei vorweisen. Das Indiz, Gründel, das Indiz muss her. Bewährungsstrafe wegen versuchten Betruges oder ein schönes, weißes, großes Ei. Entweder oder. Die Uhr läuft, Sie haben die Wahl, Gründel, wer von Ihnen beiden die Zeche zahlt. Ich werde mir Ihren Vorschlag durch den Kopf gehen lassen. Aber bitte mit Tempo, sonst sind Sie dran. Herr Dr. Setzkorn, Sie hören von mir. Adieu. Thank you. Setz Korn. Ja, Liebling, natürlich, sicherlich. Ich gehe noch zur Apotheke, bevor ich nach Hause komme. Es tut mir leid, dass du dich nicht wohlfühlst. Dabei hatten wir beide doch ein schönes Wochenende verbracht. Wir fühlten uns wieder ganz jung und... Und wie fandest du mich in der Talkshow? Naja, der Gründel ist schon eine Nummer. Immerhin nutzt seine Publicity unserer Kanzlei. Ich werde gesendet, also bin ich. Wer? Bekanntsein ist alles, kostenlose Reklame. Ich habe auch schon ein paar Anrufe von Scheidungswilligen bekommen. Ich verstehe nicht, warum die Leute überhaupt noch heiraten, wenn sie sich doch gleich wieder scheiden lassen. Natürlich, wir sind die Ausnahme. Nein, Gründel erwarte ich erst demnächst wieder. Entschuldige, ich glaube, ein Klient ist gekommen. Ich melde mich wieder, ja? Herrgott, warum strafst du mich so? Ja, was ist denn? Haben Sie mich gerufen, Chef? Nein, ich habe mit Gott gehadert. Warum lassen Sie nicht die Finger von dem Gründel, Chef? Aus Prinzip. Mein Ethos zwingt mich dazu. Ich habe noch nie einen in Nöten befindlichen Menschen im Stich gelassen, ganz gleich, wer er auch sei. Darum bleibe ich auch am Gründelband. Diesmal könnten Sie das Spiel verlieren, Chef. Ich traue dem Kerl nicht über den Weg. Irgendetwas ist faul an dem Ei. Immerhin haben Fachleute die Sache für biologisch möglich gehalten. Unter spezifischen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Sie haben doch die Talkshow gestern gesehen. Ihr Schlips passt ja nicht zum Anzug, Chef. Und was, bitteschön, diagnostizierte Professor Müller-Lüdenscheid als Kapazität auf dem Gebiet der Gynäkologie? Auch Professoren können irren. Das denken Laien wie Sie. Ein Müller-Lüdenscheid irrt nie. Sonst wäre er nicht Professor Müller-Lüdenscheid. Logisch. Der Homo sapiens als solcher ist ein Mutant, der sich damals in Afrika mit dem Mutieren ziemlich viel Zeit gelassen hat. Können Sie mir folgen? Sie meinen die Neger? Rechtlich gesehen gibt es keine Neger mehr. Sie sind seit der Deklaration der Menschenrechte Afrikaner. Nein, Lizzie, an Müller-Lüdenscheid lässt sich nicht rütteln. Und was den Herren vom bischöflichen Ordinariat angeht, sein Widerspruch war zu erwarten. Die leben ja alle noch vor Darwin. Ja, ja, eine Befruchtung durch den Heiligen Geist und die unbefleckte Empfängnis betrachten sie als Realität. Aber das Natürliche, das allzu Menschliche, das Tierische, das leugnen diese verkorksten Seelen. Glauben Sie an Gott, Lizzie? Manchmal. Sind Sie ihm jemals begegnet? Oder der Jungfrau Maria? Nicht, dass ich wüsste. Und dennoch werden solche Begegnungen von der Kirche als tatsächliche Vorkommnisse dargestellt. Denken Sie an die Wallfahrten. Denken Sie an Lourdes. Da zweifelt keiner. Warum soll an Gründels Leistung gezweifelt werden? Er hat eben diese besondere Gabe. Warum ist nicht jeder Mann ein Einstein, ein Goethe, ein Rembrandt? Manche von uns sind eben auserwählt, manche eben nicht. Dieses Geheimnis werden wir nie zu lüften vermögen. Insofern... Sie bereiten sich schon auf Ihr Plädoyer vor, Chef. Man merkt es. Ich gehe schon. Guten Tag, Herr Gründel. Gerade haben wir von Ihnen gesprochen. Nur gut, natürlich. Der Dr. Setzkorn erwartet Sie in seinem Büro. Danke, Lizzie. Für Sie immer noch Frau Oberberg-Hitzinger. Und danke für die Lektion, Frau Oderzwerg-Hitzlinger. Das werden Sie mir noch büßen, Herr Bündel. Hallo, Setzkorn. Mein guter Geist in allen Lebenslagen. Ja, Sie sind ja heute mächtig aufgeräumt, Herr Gründel. Ich habe auch allen Grund dazu. Ihr Ratschlag von der vorigen Woche ist im wahrsten Sinne des Wortes auf fruchtbaren Boden gefallen. Sie wollen also die Affäre, wie vorgeschlagen, gütlich regeln? Unsinn, nie und nimmer. Nein, die Frau. Ihre Frau? Unsinn, die Leihmutter. Ich habe eine aufgetrieben. Oder, wie wir früher sagten, aufgerissen. Gratuliere. Hätte ich mich doch schon früher mal um eine Leihmutter gekümmert. Junge Setzkorn, das hat hingehauen. Donnerwetter, sage ich nur. Nach einer solchen Leihmutter würden sogar Sie sich alle 10 Finger lecken. Zu unhygienisch, bester Gründel, zu unhygienisch. Im Café Navratil habe ich Sie kennengelernt. Ein Prachtweib. Ausländerin? Ein bisschen, aber nicht viel. Hat mich sofort erkannt, aus der Talkshow. Das Café überfüllt, ein einziger Platz frei, ergo Wink des Schicksals. Sie sind doch der, und ich, ja, ich bin es in Person. Schien ihr zu imponieren. fragte auch nach meiner Frau, was gleich den Anlass lieferte, ihr meine missliche Lage zu schildern, ihr die prekäre Konstellation zwischen uns Eheleuten darzulegen. Seit wann reden Sie so geschwollen, Gründel? Das ist meine Domäne. Haben Sie ihr ein konkretes Angebot gemacht? Och, setz kaum. Ich fühle mich um Jahre jünger. Hören Sie auf, hier in meinem Büro herum zu pubertieren. Bereits am folgenden Tage. Sie legen hier ein Tempo vor. Schon am nächsten Tage fand ein intimes Rendezvous statt. Sie ist ja so dankbar für kleine Geschenke, die Marion. Ich lud sie zum Abendessen ins Hilton ein. Spendabel, wirklich spendabel. Wir aßen gemeinsam ein exquisites Mahl, bis der Abend sich neigte. Setzkorn, der Chablis von 2001 hat mir Mut gemacht. Um ihre Sicherheit besorgt, geleitete ich sie nach Hause, half ihr auch die Treppe hinauf. Ja, die Treppen sind besonders gefährlich. Übrigens, das Café Navratil hat nicht den besten Ruf. Eine klasse Frau und im besten Alter. Was wäre denn das beste Alter? Ein Alter, in welchem man fruchtfähig ist. Schließlich bin ich ja auch im besten Alter. Die Flammen schlugen über uns zusammen. Es war ein Rausch. Sie vertragen keinen Chablis. So geschah, was seit Adam und Eva üblich ist. Und haben Sie sie aufgeklärt, worum es im Grunde geht? Aufklärung war nicht nötig. Sie war schon recht aufgeklärt, wie ich genussvoll vermerkte. Ja, ich habe ihr meinen, unseren Konflikt gestanden. Ich habe ihr nichts verschwiegen. Daraufhin sie sei bereit, mir für ein Jahrhundertexperiment zur Verfügung zu stehen. Was haben Sie ihr versprochen? Ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr Setzkorn. Mich lügen Sie nicht an, Gründel. Mit Typen wie Ihnen habe ich in meiner Praxis häufig genug zu tun gehabt. Also, wie viel? Ich dachte, dass eine gewisse materielle Beteiligung an dem Erfolg unseres Unternehmens angemessen wäre. Alle Achtung, das Geschäftliche gleich mit abzuwickeln. Wann rechnen Sie mit dem freudigen Ereignis? Aus der Erfahrung mit meiner Frau rechne ich mit einer kurzen Karenzzeit. Das dürfte Ihnen jeder Ornithologe bestätigen. Ich staune erneut, Gründel. Sie haben sich kundig gemacht. Ab jetzt aber strengstes Stillschweigen. Keine Auskünfte an Dritte. Ihre Vertragspartner werden schon ungeduldig. Die Blickzeitung hat mich angerufen, um einen Termin mit mir auszumachen als ihr Anwalt und Rechtsberater. Es steuert alles auf einen Vergleich hin. Oder auf eine Verhandlung. Die Sie nicht überstehen, Gründel, wenn Sie kein Ei auf den Richtertisch legen können. Sagen Sie Ihrer Dame, sie soll sich sputen. Morgen, Chef. Morgen, Lissy. Er sitzt in Ihrem Büro. Und die Cognac-Flasche ist leer. Klingt nicht gut, klingt gar nicht gut. Morgen, Gründel. Herr Setzkorn, Herr Dr. Setzkorn, es ist etwas höchst Unangenehmes passiert. Was ist denn jetzt schon wieder? Lassen Sie meine Hand los, Gründel. Nein, nein, nicht hinknien. Diese Frau, diese Marion... Man wird noch zum Frauenfeind. Haben Sie mein vollstes Verständnis. Ich werde erpresst. Herr Setzkorn, Sie verlangt Geld. Viel Geld. Mein Mercedes. Noch nicht abbezahlt? Ja, glauben Sie denn, Gründel, Sie sind ein zweiter Adonis? Eine attraktive Erscheinung, ein unwiderstehlicher Galan? Schauen Sie mal versuchsweise in den Spiegel. Gründler. Da sehen Sie nichts weiter als einen Durchschnittsmann, der aus Versehen ein Ei produziert hat. Falls es überhaupt stimmt. Sie sollen meine Hand loslassen, sonst werde ich tätlich. Herr Setzkorn, Sie sind doch auch ein Mann. Das Weib will mein Dings da, meine Frucht, meine Schöpfung vernichten, wenn ich hier nicht pekuniär entgegenkomme. Sind Sie sich überhaupt der Schwangerschaft sicher? Ein Foto. Sie hat mir ein Foto gezeigt, Ultraschall, Aufnahme ihres Unterleibes, deutlich sichtbar das gewisse Etwas. Mein lieber, leichtgläubiger Thomas, ein Foto kann auf jedem Computer entsprechend bearbeitet werden. Die hat sie reingelegt, nach Strich und Faden, keinen Cent zahlen. Aber dann zerstört sie doch das Beweisstück. Juristisch gesehen gibt es keine Möglichkeit, die Dame zu etwas zu zwingen. Sie kann erklären, Sie, Egon Gründel, hätten sie mit einem sogenannten Hahnentritt infiziert. Darum habe sie, um einer eventuellen Infektion mit einem unbekannten Vogelgrippevirus vorzubeugen, die Schwangerschaft abgebrochen. Sie haben mir doch nicht bereits etwas zukommen lassen. Leider. Also auch noch Bestechung. Erkaufung des Stillschweigens, Honorar für verbotene genetische Manipulation. Sie haben sich mit der Zahlung selber belastet. Mein Bester, Sie sind absolut und total reingefallen. Man hat Sie als Sensation hochgejubelt. Umso tiefer werden Sie fallen. Man wird Sie bloßstellen, Gründel. Ein Mann, der ein Flittchen kauft, um seiner eigenen Ehefrau Betrug zu unterstellen. Und der selber als Betrüger dasteht. Ich sehe für Ihre nächste Zukunft ziemlich schwarz, mein Bester. Was soll ich bloß tun? Was? Nein, nicht im Augenblick. Ich rufe sofort zurück, Liebling. Ja, keine 2 Minuten. Ich verstehe, es ist lebenswichtig. 1 Minute nur, hm? Oh Gott, diese Frauen. Immer glauben sie, die Welt bricht zusammen, wenn man nicht sofort... Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja. Vortäuschung einer Straftat nach § 347 Absatz B des Strafgesetzbuches. Glücklicherweise sieht der nur eine Bewährungsstrafe vor, die nach 2 Jahren verjährt. Verschwinden Sie für 2 Jahre von der Bildfläche, Herr Gründel. Wohin denn? In ein Land, das keinen Auslieferungsvertrag mit Deutschland hat. Vielleicht Sierra Leone. Verkaufen Sie Ihren unbezahlten Mercedes und nichts wie weg. Sie werden in Abwesenheit verurteilt. Sie werden mich über Ihren Aufenthaltsort informieren und ich werde Ihnen den Ausgang Ihres Abenteuers mitteilen und wann Sie zurückkehren können. Und es gibt keine andere Lösung? Seien Sie froh, wenn es noch so glimpflich für Sie ausgeht. Na dann. Leben Sie wohl, Herr Setzkorn. Was Ihre Beratung angeht... Ich erlasse Ihnen das Honorar, weil Sie mir wirklich leid tun. Sie sind ein Opfer ungeklärter Umweltumstände. Ja, adieu, Gründel. Bis demnächst. Ruhig, beruhige dich doch langsam, eins nach dem anderen. Was ist denn passiert? Nein! Elisabeth, nein, das kann nicht sein. Unmöglich, ich weigere mich, das zu glauben. Und du bist dir ganz sicher? 100%ig? Ich bin schockiert. Mit dergleichen hätte ich doch niemals gerechnet. Nein, nein, nichts unternehmen, ehe ich zu Hause bin. Nimm eine Beruhigungstablette und leg dich hin, ja? Wir werden alles regeln. Ja, ja, bis später. Lissy! Lissy! Ja, Chef? Ist noch Cognac da? Gründel hat Tabula Rasa gemacht, Chef. Kein Tropfen. Ja. Übrigens wollte ich Sie mal was fragen, Chef. Muss das jetzt sein? Unbedingt. Ich wollte fragen, was Sie von einer Gehaltserhöhung halten. Für mich. Schließlich bin ich Ihre Vertraute und über alles, was hier vorgeht, informiert. Fragen Sie im kommenden Jahr noch mal nach. Sie sitzen doch auch in der Patsche, Chef. Überlegen Sie mal. In welcher Patsche? Ihre Frau, Chef. Zufällig habe ich mitgehört. Jetzt weiß ich es, dass Sie heimlich meine Gespräche mithören. Diesmal habe ich aber etwas ganz Besonderes vernommen. Ihre Frau, bekommt sie nicht auch? Schweigen Sie! Sie Schlange! Der Gründel hat sie angesteckt mit seinem komischen Virus. Was wohl die Anwaltskammer davon halten würde? Sie sind wahnsinnig geworden! Ich dachte an eine Verdopplung. Das ist immer noch billiger, als wenn sie aus der Anwaltskammer ausgeschlossen werden. Wegen geheimer biologischer Experimente. Nach Beratung eines ins Ausland geflohenen Betrügers. Das hätte ich nie von Ihnen gedacht. Schämen Sie sich denn gar nicht? Ist das der Dank für meine Großherzigkeit? Habe ich Sie nicht immer gut behandelt? Das Doppelte, Chef. Und falls Sie mich entlassen wollen, das wäre kaum ratsam. Und jetzt besorge ich Ihnen eine Flasche Cognac. Ich sehe, Sie haben es nötig. Ah. Ist dort Reisebüro Icarus? Rechtsanwalt Setzkorn hier. Ja, eine Reise. Nein, nein, diesmal nicht, Taumina. Haben Sie vielleicht etwas in Sierra Leone? Das Ei, Hörspiel von Günther Kunert. Die Rollen und ihre Sprecher waren Gründel Martin Seifert, Rechtsanwalt Setzkorn Boris Aljinovic, Lissi, seine Sekretärin, Katja Danowski. Technische Realisation Sabine Kaufmann und Dominik Blech. Regieassistenz Kirsten Böttcher. Regie Christoph Dietrich. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2009. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher.